1 Live. Plan B. Mit Klaus Vier. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Sprechen, Schweigen, Schreiben. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Früher fuhr ich dem Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch gelegentlich hinterher. Dortmund, Hamburg, Paderborn. 10 oder 12 Mal habe ich ihn wohl auf irgendeiner Bühne sitzen sehen, hinter seiner Orgel. Einige seiner Reime haben sich mir eingeprägt, dieser hier etwa. Manch einer sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt. Oder sinngemäß auch dieser hier. Sprechen, schweigen, schreiben. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Ich selber mochte Tagebücher eigentlich nie sonderlich. Ich führte keins und ich wollte auch keins lesen. Weder von Goethe noch heimlich womöglich sogar von irgendeinem der Mädchen aus der Nachbarschaft. Warum? Vermutlich reine Erziehungssache. Aus dir soll doch mal ein richtiger Kerl werden. Das hörtest du damals an nahezu jeder Ecke. Was das hieß? Nicht mit Puppen spielen, sich frühzeitig einen Gürtel durch die Hose ziehen und eben kein Tagebuch führen. Das nämlich hatte etwas von Poesiealbum. Und Poesiealben wiederum waren klar Mädchensache. Kein Tagebuch also. Und so kommt es, dass in der Erinnerung doch einiges verrutscht. Meine erste Begegnung mit dem Schweden Abbot Lundberg etwa. Ich könnte heute nicht sagen, ob er damals bereits Kopf der Band The Soundtrack of Our Lives war oder aber sich noch mit der Vorgängerband aufhielt, Union Carbide Productions. Den Ort des Treffens erinnere ich gut. Eine Imbissbude im Ruhrgebiet, Dortmund, Bochum, da wiederum müsste ich raten. Ein alter Freund, jedenfalls Schilling, hatte ihn, den Schweden, angeschleppt. Und jetzt saßen wir da, stachen schweigend in rot und weiß bedeckte Pommes und brüteten so vor uns hin. Ich suchte vermutlich gerade nach einer neuen Frage. Und Abbott suchte wohl bereits erneut nach einer Antwort, die auf alle nur denkbaren Fragen passen mochte und vor allem dies sein sollte. Kurz. Ich glaube nicht, dass Abbott Interviews sonderlich mochte. Sprechen, schweigen, schreiben. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Sprechen, schweigen, schreiben, ich will dir mein Tagebuch zeigen. The Soundtrack of Our Lives, Abbott Lundberg. Jahre später traf ich ihn erneut, diesmal in Hamburg, Reeperbahn. Und diesmal, das erinnere ich klar, mit seiner Band, The Soundtrack of Our Lives. Es gab einen Fahrplan. Die Band sollte abends in der Großen Freiheit spielen und tags darauf für Interviews im nahegelegenen Hotel Monopol, schräg gegenüber der Davidswache, zur Verfügung stehen. Zunächst aber stand eine australische Band auf der Bühne, The Church. Deren Romantic Wave hatte mit dem Sound des Hauptacts rein gar nichts zu tun. Dann kamen Abbott und seine Mitstreiter. Besser als in jener Nacht habe ich die Band nie wieder gesehen. Er trug einen mittelalterlich wirkenden Umhang, einen vollen Bart, wüstes Haar. Vor seiner Brust hielt er ein exotisch wirkendes Saiteninstrument. Kerzengerade stand er da, unbeugsam, wie ein alter Wikinger auf einem Schiff in hoher See. Ein wenig auch erinnerte er mich sogar an den Schauspieler Gregory Peck und dessen Rolle als besessener Captain Ahab im Film Der Weiße Wal. Ich war zutiefst beeindruckt, was nichts daran änderte, dass mein Interview am nächsten Morgen mit Abbott Lundberg erneut eine zähe Geschichte wurde. Abbott gab sich alle nur denkbare Mühe. Allerdings war es schwierig, ihn zu verstehen. Er sprach recht leise. Und plötzlich brach er seine Ausführungen ab. Mehrfach tat er das. Verzog das Gesicht dabei und beschrieb eine wegwerfende Handbewegung, die erkennbar nicht mir und meinen Fragen galt, sondern ihm selber. Resignation vielleicht. Enttäuschung darüber, Dinge nicht wirklich passend benennen zu können. So zumindest kam mir das vor. Sonderlich enttäuscht war ich nicht. Mehrfach unterbrachen wir das Gespräch, gingen die paar Meter rüber zum Frühstücksbuffet und verschlangen Rollmöpse. Fürchterlich viele. So zumindest will es meine Erinnerung. Dann lief erneut das Aufnahmegerät. Sprechen, schreiben, schweigen. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Abbott und The Soundtrack of Our Lives. Der größte Fan der Band war Rocco Klein, DJ, Journalist, Musikfernsehen, Viva. Rocco war einer dieser Typen, die einfach keine Tür normal öffnen können. Er riss sie regelmäßig auf, stürmte in den jeweiligen Raum und wusste wahlweise zu berichten, er käme gerade aus Schweden oder aber er sei auf dem Weg dorthin. Sein Ziel? Natürlich die Band, Abbott. Und The Soundtrack of Our Lives. Entsprechend hatte Rocco, wo immer er auch gerade erschien, immer mindestens ein Dutzend neuer Anekdoten und Geschichten parat, um die er sich denn auch nicht zweimal bitten ließ. Mann, der konnte erzählen. Es wurde nie zu viel. Sehen wir vielleicht einfach einmal von dieser einen Nacht damals in Düsseldorf ab. Wieder riss er die Tür auf, die vom Unique, einem Club in der Altstadt, und begann atemlos zu erzählen, bis ihm auffiel, dass die Band auf der Bühne hinten an der Wand bereits längst spielte. Die Dirt Bombs aus Detroit, mit zwei Drummern und diesem obercoolen Sänger Mick Collins, Soul Garage Punk. Ich bin ein fürchterlich großer Fan der Dirt Bombs, deren Wirken sich bis heute immerzu ein wenig im Geheimen abspielt. Wenn ich wie zuletzt einmal feststelle, dass ich ein Album der Band offensichtlich gar nicht registriert habe, zieht mich das fürchterlich runter und ich werde das Gefühl nicht los, alles sei nichts. Dieses Unique, dieser Laden, nicht nur Bands, auch DJs traten dort auf. Häufig kam die erste Liga, Drum and Bass, Pesce. Der freilich hatte verdammt schlechte Laune. Selber schuld, zumindest vermute ich das. Ich glaube, es war bereits 3 Uhr in der Nacht, als er endlich an die Turntables ging. Man sah ihm an, dass er gewissermaßen vorgeschlafen hatte und direkt aus dem Bett gefallen war. Manchmal denke ich, dass es einfach nicht gut ist, vor Auftritten zu schlafen. Auch zu reichhaltiges Essen macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Besser sprechen, schreiben, schweigen. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Cassette, cruising with his hot playmate. heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because this music's really it. Sorry, sorry. Leider schloss der Laden irgendwann seine Türen. Die Burker Straße in der Düsseldorfer Altstadt, ein paar Meter weiter hoch und dann rechts. Da gab es dann noch das Coffee, später Pretty Vacant. Diese ganzen Interviews und vor allem ihre Nachbereitung, das fraß gewaltig Zeit und war für mich inzwischen neben den Sendungen kaum noch zu schaffen. Sagte ich oft und dachte es auch, vielleicht aber war ich auch einfach nur zu faul. Jedenfalls gab es noch Ausnahmen. Eine nachmittags hier im Coffee. Superpunk waren abgestiegen. Sänger Carsten, Bassist Tim und nach meiner Erinnerung der Keyboarder, Thies Münter. Dieser Thies, der hatte mich immer fasziniert. Warum? Er war nach meiner Einschätzung eine Zeit lang weit und breit wirklich der Einzige, der es sich locker leisten konnte, parallel in gut und gern 5 oder 6 Bands gleichzeitig zu spielen. Superpunk, Stella, Phantom Ghost und so weiter. Dazu Gastrollen und etliche Produzententätigkeiten. Außerdem war er Kettenraucher. Das gefiel mir. Endlich mal jemand, der mehr paffte als ich selber. Das mit dem Rauchen allerdings hatte er sich zum Zeitpunkt unserer Begegnung bereits abgewöhnt. Wir verbrachten nahezu den kompletten Nachmittag miteinander. Irgendwann erschien Kimo, ein Rapper, der als Hawaii-Amerikaner irgendwann in Düsseldorf gelandet war und hier auch Basketball spielte. Seine Tracks mit dem britischen Drum-and-Bass-Producer Lynx hatten ihn insbesondere in England mittlerweile regelrecht bekannt gemacht. Leider ist Kimo aus meinem persönlichen Gesichtsfeld verschwunden. Keine Ahnung, wo er gerade steckt. Es ist nun einmal ein Kommen und Gehen. Superpunk haben sich inzwischen aufgelöst. Die Farewell-Tour lief im Mai, vor wenigen Wochen. Von Thies hörte ich zuletzt immer wieder mal, er hänge viel in diesem Hamburger Studio ab. Clouds Hill, Wolkenberge. Die Macher dort arbeiten mit einem legendenumwobenen Mischpult, das sie vor geraumer Zeit bereits dem alten Beatles-Produzenten Sir George Martin abgekauft haben. John Lennon höchstpersönlich hat mit diesem Pult gearbeitet. Und jetzt in Hamburg, Guano Apes Tokyo Hotel auf der einen Seite, aber auch eher unbekannte Leute wie Tonya Rhee oder die teilweise kulthaft verehrte Britband Gallandrunk. Gerüchte besagen, dass auch unveröffentlichte Aufnahmen der deutschen Krautrockband Faust dort irgendwo im Studio lagern sollen, in einem Tresor wohl, so zumindest wurde mir versichert. Und zwischendurch immer mal wieder Thies Münter. Er hängt dort ab. Ein Kommen und Gehen, auch auf dem neuen Album der Hamburger Band Slime, sitzt er am Klavier. Die sind gerade wieder da. Das erste Album nach 18 Jahren. Es heißt, sich fügen heißt lügen. Ich sah der Menschen Angst gehetzt, ich hört der Sklaven froh gekeuch. Da rief ich laut, brecht das Gesetz, zersprengt den Staat, habt Mut zu euch. Was gilt Gesetz, was gilt der Staat, der Mensch sei frei, frei sei das Recht, der freie Mensch folgt eigenem Rat, sprengt das Gesetz den Staat. Zerbrecht! Da blickten Augen kühn und klar und viel Bedrückte liefen zu. Freiheit lebe, du stehst wahr, von Staat und Zwang befrei uns du. Nicht ich, ihr müsst euch selbst befreien, zerreißt den Tor, der euch beengt. Kein anderer darf euch Führer sein, brecht das Gesetz, den Staat zersprengt. Man schürt den Leib, man quält das Blut, die Geist mit nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt bei Mut. Und freier Mut gibt mir die Tat. Freier Mut gibt mir die Tat. Nein, du bist klug und wir sind dumm. Zur Freiheit, die du schaust. Schon zogen sie die Röcken krumm, oh, sie schon bald der Staat die Faust. Roh griff die Faust mir ins Genick, der Staat verletzt sei das Gesetz. Man stieß mich fort, da fiel mein Blick auf Hohn, Getäusch und Angst gehetzt. Man schlürt den Leib, man quält das Blut. Den Geist bringt nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut. Und freier Mut gibt mir die Tat. Freier Mut gibt mir die Tat. Ich Sklaven trotz, oh, meine Schar. Und schrie mir nach, mach dein Geschwätz. Du Schwindler an dir selber wahr, jetzt lehrt der Staat nicht das Gesetz. Ihr Toren schlagt mir Arm und Bein, in Ketten und in Grab verließ. Bleibt doch die beste Freiheit mein, die Freiheit, die ich euch verhieß. Man schnürt den Leib, man spielt das Blut, den Geist kriegt nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut. Und freier Mut gebiert die Tat. Man schwört den Leib, man quält das Blut. Den Geist bringt nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut. und freier Mut gebiert die Tat. Freier Mut gebiert die Tat. Superpunk, davor Slime. Was tut eine Band, die nach 18 Jahren wieder ein neues Album aufnimmt? Im Fall von Slime das, was sie vermutlich am besten kann. Sie spielt Punkrock. Ich bin Pazifist. Ich hatte zu der Band immer ein eher zwiespältiges Verhältnis. Ihren alten Song Bullenschweine lehne ich in seiner auch offen zugegebenen Gewaltverherrlichung ab. Und zwar rundweg. Nicht eine Zeile will ich auch heute daraus zitieren. Die Texte auf dem neuen Album finde ich besser als die Musik, die so auch vor mehr als 30 Jahren hätte passieren können. Vertont werden Texte von Erich Mühsam, Schriftsteller, Publizist, überzeugter Anarchist. Geboren wurde Mühsam in Berlin 1878, ermordet wurde er von den Nazis 1934 in Oranienburg. Er entstammt einer jüdischen Apothekerfamilie. Eigentlich auch sollte er das elterliche Geschäft in Lübeck damals übernehmen. Aber er wollte nicht, wollte Gedichte schreiben. flog von der Schule, weil er sich nicht fügen wollte und verarbeitete das zu einem seiner geschätzten sogenannten Schüttelreime, sich fügen heißt lügen. So eben auch der Albumtitel von Slime. Mühsam trieb sich in Berlin herum, in Italien, in München, hielt umstürzlerische Reden, kam ins Gefängnis, das schwarze Schaf der Familie, schrieb Gedichte, Schauspiele, Abhandlungen, Befreiung der Gesellschaft vom Staat und spielte Schach, nächtelang, hatte nie Geld, lebte in Kommunen, damals, manchmal auch wohnungslos, ließ sich, eine Zeit lang kränkelnd, einen teuren Kuraufenthalt in der Schweiz von den Geschwistern bezahlen und schrieb dort Tagebuch. Sprechen, schreiben, schweigen. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Erich Mühsam, Schriftsteller, Publizist, überzeugter Anarchist. Dienstag, 30. August 1910. Tagebuch. Er schreibt: Die Tage gehen langsam und langweilig herum. Ich freue mich bereits auf den Tag der Abreise. Unter den Gästen hier ist niemand, mit dem ich mich anfreunden möchte. Unter den Frauen ist nur eine, die mir gefallen könnte. Eine etwa 32-jährige, elegante, französische Schweizerin, die ein hübsches, geiles Lachen hat. Die übrigen sind langweilig, teils mordshässlich. In diesem französischen Kreis ist nur ein Herr, ein widerwärtiger Kerl. Weibern gefällt er anscheinend. Ich werde von diesen Leuten schon deshalb etwas scheel und ironisch angesehen, weil mein rechter Stiefel in einer Weise knarrt, die mich selbst zur Verzweiflung treibt. Leider habe ich nur das eine Paar, kann mir jetzt auch kein neues kaufen. Ich ging über eine wild schwankende Hängebrücke ans andere Ufer und dichtete dort ein Chanson für Frau von Ruttersheim. Einen komischen, sentimentalen Mist. Wo das Bächlein rauscht, wo die Schatten ziehen, wo man Küsse tauscht und die Sorgen fliehen. Wenn ich nur hoffen könnte, dass ich dieses Mal wirklich zu meinem Geld komme. 500 Mark. Ich würde mir davon in München eine Wohnung einrichten. Nur berechtigen mich leider die trüben Erfahrungen meiner bisherigen 32 Jahre nicht, die Angelegenheit zu optimistisch anzusehen. Wer weiß, aus welchen Gründen ich diesmal enttäuscht werde. Erich Mühsam wird in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 1934 in Oranienburg von den Nazis zunächst erschlagen und dann aufgeknüpft. Später behaupten sie, er habe sich während seiner Haft, die sie Schutzhaft nennen, aufgehängt. Eins seiner Gedichte trägt den Titel Testament. Darin reimt Mühsam: Und wenn ein Jahr verflossen, dann, die ihr lauft und hinkt, Zechbrüder und Genossen, der Tag sei froh begossen. Ein blanker Tropfen blinkt, mir zum Gedächtnis, trinkt. Ich mag die Sprache von Erich Mühsam, der mit dem roten Bart. Sie ist frisch, diese Sprache. Ich mag seinen, nun ja, Galgenhumor. Seine offensichtliche Rastlosigkeit. Slime hatten da eine gute Idee. Sie lassen Mühsam, der Gewalt übrigens kategorisch ablehnte, wieder aufleben. Shine on, ließe sich auch sagen. Scheine weiter. Nach morgen kommt ein weiterer Tag. Dies freilich wirken. Als die Band zuletzt auf dem Haldern-Festival spielte, sprachen mich etliche Bekannte an. Gleich spielen sie. Ich allerdings wollte die Band nicht sehen und ging stattdessen zum benachbarten See, um den Enten beim Tauchen zuzuschauen. Ich war nicht sauer, nicht nachtragend, nichts. Aber ich wollte nichts. Bis hierhin. Bis zum allerletzten Album dieser Band, das mich offen gestanden berührt. Und das wollte ich kurz loswerden. Sprechen, schweigen, schreiben. Ich will dir mein Tagebuch zeigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich sage gute Nacht. Shine on, there's another day after tomorrow. There's another day after the end. Shine on, there's another day after tomorrow. There's another life for you to mend. You're never out of time. You're beautiful and forever to be found. Shine on, there's another day after tomorrow. There's another you'll never